Solange du mitläufst und im Rudel schwitzt, brauchst du das, was es hier nur im Viertel gibt. Ich kenn das gut, weil ich auch von hier komm, Brattern. Du hast gesagt, du fährst SL schneller als Hammer. Aber du willst mal einen, na klar, Bruder, was denkst du? Wenn ich nicht wollte, würde ich gar nicht das mit Rap hier tun. Ist gut, hab's geschnallt, bleib in meiner Rolle. Benzin plus Feuer heißt außer Kontrolle. Connect, Money. Problem, nicht zu singen ist hier Codex. Mortal Kombat ist mein Vorbild, zieh den schwarzen Schein, lass boxen. Mit der Kalaschnikow nehm ich 40 von deinen Ochsen. Zieh's grad Katastrophen, RG ist Rainbow Six. Wenn du rumzickst, wird dein nackter Arsch gefickt. Aus den Projects kommst raus und robst es. Jeder macht Auge, ich glaub ich muss zum Sehtest. Zwischen Ethanol und Fußfesseln, Gedanken, die kreisen und Blöcke, hör gut zu, du musst aufessen. Lass du nix einfach stehen, mein Freund, solang du mitläufst, teil den Joint. Ethanol und Fußfesseln, Gedanken, die kreisen und Blöcke, hör gut zu, du musst aufessen. Lass du nix einfach stehen, mein Freund, solang du mitläufst, teil den Joint. Ich komm in deine Wohnung wie die GSG 9, Hacke, Beil, Asche, Haze im Joint. Gib dir böse, mein Freund, denn du lebst nur einmal. Verdoppel deinen Einsatz, ich hab das beste Weed. Mein Haze haut dich um, nenn es Bruce Lee. Du Lauch, komm mir krumm und ich brech dir dein Kiefer. Danach muckst du nie wieder, kann euch Fotzen nicht leiden. Ihr könnt mich nicht vergleichen, könnt mich nicht erreichen. Ich bin viel zu weit weg, ripp dir deine Gucci-Seitentasche. Lass dich liegen in der Seitengasse. Es ist immer die gleiche Masche, bin und bleibe ein Kanacke. Mit dem Stab in meiner Tasche ruf ich meine Brüder und wir köpfen eine Flasche. Nur die als letztes lachen, Bruder, lachen auch am besten. Ich geb mich nicht zufrieden mit den Resten, lass mich nicht verbiegen oder brechen. Wir stechen und zersieben, weil wir niemals kriechen. Zwischen Ethanol und Fußfesseln, Gedanken, die kreisen und Blöcke, hör gut zu, du musst aufessen. Lass du nix einfach stehen, mein Freund, solang du mitläufst, teil den Joint. Ethanol und Fußfesseln, Gedanken, die kreisen und Blöcke, hör gut zu, du musst aufessen. Lass du nix einfach stehen, mein Freund, solang du mitläufst, teil den Joint. Du wirst gleich brennen, Haschischplatten mit den Wagenheber pressen. Ethanol auf dein Kopf mit Fußfesseln. Ich dreh komplett durch und verteile Ohrschellen. Ich komm mit Psychos, die Geld eintreiben, die dich bearbeiten mit heißen Bügeleisen. Mit deiner Bombenmaschine dein Fleisch rausreißen. Mit deinem Fernsehkabel dich auspeitschen. Hallo Bruder, das ist pures Ethanol. Einen guten Tipp, leg das Haschisch ein und dann wird raus Öl. Handbun, Schkun, klick, klack, bum. Fick dich, du dummer Nuttensohn. 6-4, ich bin geboren hier. Demolier dein Gehirn, was soll mir schon passieren? Ein Leben zwischen Reichtum und Hartz IV. Spuck auf dein Gesicht und bring meinen Hass aufs Papier. Zwischen Ethanol und Fußfesseln, Gedanken, die kreisen und Blöcke, hör gut zu, du musst aufessen. Lass du nix einfach stehen, mein Freund, solang du mitläufst, teil den Joint. Ethanol und Fußfesseln, Gedanken, die kreisen und Blöcke, hör gut zu, du musst aufessen. Lass du nix einfach stehen, mein Freund, solang du mitläufst, teil den Joint. Ein Wagen fährt vorbei und der Sound klatscht dich um. Es ist Fußfessel, Ramazan im Benz, gut getuned. Steig ein, mach die Tür zu, heute ist nicht mein Tag. Gehst du lieber in den Knast oder heim um 8? Meine Waffe, die schießt, du kannst wegrennen, keine Zeit für Psys. Ratatat, bang, bang. Tinnitus vom Pieps und Kopf auf den Fersen. Alarm, Alarm, lass rollen auf den Makadam. Bewährungswiderruf, ab jetzt per Haft gesucht. Atme ein, frische Luft, die Freiheit wird mein Verlust. Also los, noch einmal, zum letzten Mal Haram. Lenk auf Ethanol, das Auto, lass die Fenster runterfahren. Mein Revier, 6 zu der 4. Keine Manieren, weil mich nichts interessiert. Ich bring dir die Wörter und setze den Trend. Der Mercedes brennt, ja es war meine Gang. Zwischen Ethanol und Fußfesseln, Gedanken, die kreisen und Blöcke, hör gut zu, du musst aufessen. Lass du nix einfach stehen, mein Freund, solang du mitläufst, teil den Joint. Ethanol und Fußfesseln, Gedanken, die kreisen und Blöcke, hör gut zu, du musst aufessen. Lass du nix einfach stehen.